sind so kleine Biere, sind so schnell dahin. Darf man nie schnell trinken, ist sonst nichts mehr drin. Sind so kleine Mentas, sind so schnell gleich leer. Darf man nie viel schlucken, wird der Kopf sonst schwer. Klare, gerade Menschen wären ein schönes Ziel. Hoffnungslose Trinker haben wir schon zu viel. Haben wir schon so viel!